Erster, das sind die Söhne Israels. Sie kamen mit Jakob nach Ägypten. Jeder kam mit seiner Familie. Zweiter, das waren Ruben, Simeon, Levi und Juda. Dritter, auch Issachar, Sebulon und Benjamin. Vierter und Dan, Naphtali, Gad und Asser. Fünfter, Jakobs Familie hatte 70 Personen. Josef war schon vorher in Ägypten. Sechster, später starb Josef. Auch alle seine Brüder starben. Die ganze Familie starb. Siebter, die Israeliten bekamen viele Kinder. Sie wurden sehr viele Menschen. Das Land war voll von ihnen. Achter, ein neuer König kam in Ägypten an die Macht. Er kannte Josef nicht mehr. Neunter, der König sagte zu seinen Leuten, die Israeliten werden zu viele. Sie werden stärker als wir. Zehnter, wir müssen etwas tun. Sonst werden sie noch mehr. Wenn es Krieg gibt, helfen sie unseren Feinden. Sie könnten uns bekämpfen und weggehen. Elfter, sie setzten Aufseher über die Israeliten. Diese sollten sie mit Arbeit quälen. Die Israeliten bauten Städte für den Pharao. Das waren Pithom und Ramses. Zwölfter, aber je mehr sie die Israeliten quälten, desto mehr wurden sie. Sie breiteten sich aus. Die Ägypter bekamen Angst vor ihnen. Dreizehnter, die Ägypter zwangen die Israeliten zu harter Arbeit. Es war Sklavenarbeit. Vierzehnter, ihr Leben wurde schwer durch die Arbeit. Sie mussten mit Lehm und Ziegeln arbeiten. Sie mussten auch auf den Feldern arbeiten. Alle Arbeit war Zwangsarbeit. Fünfzehnter, der König von Ägypten sprach zu den Hebammen. Die eine hieß Sifra, die andere Pua. Sechzehnter, er sagte, wenn ihr den Hebräerinnen helft. Seht auf das Kind. Ist es ein Junge, tötet ihn. Ist es ein Mädchen, lasst es leben. Siebzehnter, die Hebammen hatten Respekt vor Gott. Sie taten nicht, was der König sagte. Sie ließen die Jungen leben. Achtzehnter, der König rief die Hebammen. Er fragte sie, warum lasst ihr die Jungen leben? Neunzehnter, die Hebammen sagten zum Pharao, die Hebräerinnen sind stark. Sie sind nicht wie die ägyptischen Frauen. Sie gebären, bevor wir kommen. Zwanzigster, Gott war gut zu den Hebammen. Das Volk wurde sehr groß und stark. Einundzwanzigster, die Hebammen hatten Respekt vor Gott. Darum gab Gott ihnen viele Kinder. Zweiundzwanzigster, dann befahl der Pharao seinen Leuten, werft alle Jungen in den Nil. Lasst aber alle Mädchen leben.